Da nun aber das Geld geradezu das Blut im wirtschaftlich geregelten Staatsorganismus bedeutet, so ist es klar, dass Zufuhr und Zirkulation dieses besonderen Saftes nur vom Staate aus geregelt werden darf. Der Staat wird nicht mehr tatenlos zusehen, wie seine Mitbürger in den immer wiederkehrenden Fällen der Geldnot den erstbesten Ausbeutern wehrlos anheimgegeben bleiben, sondern an deren Stelle wird eben die Staatsbank treten, die dem allgemeinen Kreditbedürfnis in der ausgiebigsten und alle Fälle vorsehenden Weise zu dienen haben wird. Der Staat aber, der seine Hilfe, sei es auch hin und wieder an Unwürdige gewährt, die es so oft erst durch die Not und Hilflosigkeit werden, muss dem allerwichtigsten Grundsatz huldigen, dass jeder Staat nur ein einziges Kapital, bedenke, kaputt gleich Haupt, also Kapital gleich Hauptsache, wirklich zu verwalten und zu behüten hat. Das aber sind seine Mitbürger, das einzig wahre und wichtige Kapital eines jeden Staates. Schon das Wort Kapitalismus zeigt uns, dass wir uns von einer Rasse das Geld als das Allerwichtigste, Hauptsächlichste in der Welt haben aufzwingen lassen, während doch der Fürsorgegestellte für die Gesamtheit, also dem Staate, nur eines wichtig und berücksichtigungswürdig erscheinen muss und wird, nämlich diese Gesamtheit. Wer demnach unseren allerersten und allerwichtigsten Vorschlag, der arische Staat müsse überall im Lande die nötigen Kreditinstitute besitzen, die jedermann in der Not zu Diensten stehen, damit beantwortet, dass der Staat sich derart die Nichtstuer und Faulpelze geradezu aufbeute und züchte, dem sei also gleich erwidert, eine sinnlose und wahllose Kreditgewährung an jedermann ohne genaueste Kontrolle ist nicht gedacht. Aber was der Staat etwa ab und zu vergeudet an Kreditgewährung an Unwürdige, das erspart er noch gewiss an Gefängnisstrafen und Kerkerkosten, da ja so viele Verbrechen nur durch die wirtschaftliche Not der bislang Rat und Hilflosen zustande kommen. Wird aber der Staat zum liebenden, gütigen Vater aller seiner Schutzbefohlenen, dann wird er stets den Hilfbedürftigen lieber selber unterstützen und sogar hin und wieder Geld an Unwürdige verlieren, als wie bisher zusehen, dass die Masse der Geldbedürftigen unbeanstandet zu Sklaven der ausbeuterischen Geldgeber wurden. So lautet denn unser oberstes Kreditgebot: Jedermann findet an den im ganzen Lande zahlreich errichteten Staatsbankfilialen aufgrund ehrlichen Unternehmerbedarfes von Staats wegen die nötigen Vorschüsse. Dies geschieht natürlich nur, nachdem der für das jeweilige Wirtschaftsressort aufgestellte Fachmann die Vertrauenswürdigkeit und Daseinsberechtigung des jeweiligen Unternehmerwillens geprüft und gebilligt hat. Zeigt sich nach dreimaliger gewährter Hilfe der Kreditwerber als nicht befähigt oder unredlich in der Geschäftsgebarung, so wird ihm nicht nur kein weiterer Kredit gewährt, sondern die Berechtigung zu selbstständigem Unternehmen wird ihm vom Status wegen aberkannt und sein Inventar verfällt dem Staate. Da ein solches Urteil von Staats wegen öffentlich erfolgte und der so bezeichnete für immer aus der zu selbstständigen Unternehmen berechtigten Schichte der Bevölkerung ausgeschlossen wäre, so würde diese Entscheidung von derart einschneidenden Folgen für das Leben des Einzelnen sein, ihm nur mehr die Berufe der wirtschaftlichen Unselbstständigkeit offen lassend, dass ein ganz anderer Antrieb wie bisher zu Redlichkeit und ordentlicher, zuverlässiger Geschäftsgebarung vorlege. Da aber die Staatsbank ihre Kredite nur dort gewährte, wo der als Staatsbeamter angestellte Sachverständige die Ertragsmöglichkeit eines Unternehmens feststellte, so würde eine derartige Absprechung des Rechtes auf wirtschaftliche Selbstständigkeit diffamierend und deklassierend wirken, sodass der Ehrgeiz und das Pflichtgefühl alles Unternehmertums ganz anders als bisher großgezogen würden. Die Ungewohntheit unserer Forderungen werden nur den Fantasielosen und Denkfaulen zu dem törichten Vorurteil, den alles Neue bei unschöpferischen Naturen findet, es sei undurchführbar, veranlassen. Wir aber wollen einen Staat, der mit Bewusstheit auf die Heranzüchtung von Menschen fassenden Geistes losgeht, was durch die geschilderte allgemeine Kreditgewährung mit Überwachung der Kreditwerber und ihrer Zuverlässigkeit und Selbstverantwortung am allersichersten erreicht wird. gewähre allen die Möglichkeit, wenn sie es verdienen, sich wirtschaftlich selbstständig zu betätigen, und du wirst nach Ausschaltung der Unfähigen so eine neue Schicht zu selbstständigem Wirtschaften tüchtiger heranzüchten. Das Lehrgeld, das der Staat derart zahlen wird, kommt reichlichst herein durch die Gewinnung selbstständig brauchbarer Wirtschaftspersonen sowie durch die vermiedene Ausplünderung der menschenfassenden Geistes, durch die bewegliche und alles Vermögen der Arierschaft bislang ungehindert in ihre Taschen bewegende Rasse. So wird denn das Allerheiligste arischen Staates, der schöpferische Mensch und sein geistiges Eigentum, mit bewusster Aufmerksamkeit eben durch der arischen Staatsbank neue Methoden zu schützen sein. Da aber die Möglichkeit, sich mit Geld an einem Unternehmen zu beteiligen, in unserem geordneten arischen Staate ausgeschlossen sein wird, so wird der bisher in seiner Ratlosigkeit stets den Geldgebern und Spekulanten als Ausplünderungsobjekt verfallende Erfinder und Patentbesitzer zum wirtschaftlichen Subjekte emporgehoben, dadurch, dass jederzeit vom Staate für als wertvoll und durchführbar erkannte Ideen dem bisher stets unberaten gebliebenen schöpferischen Menschen so Mitarbeiter und Geschäftsgenossen wie Mittel zur Verfügung gestellt werden. Der organisierte arische Staat wird eben in seinen Wirtschaftsbeamten auch ein Heer von Kundigen in allen Betrieben und Einzelfächern halten müssen, das stets über die zur Verfügung stehenden geeigneten Menschen zu allen Betrieben auf dem Laufenden sein wird, so dass nicht gleich bei der Begründung eine vortreffliche Idee dank der ungeeignetsten Helfer zugrunde gerichtet werden muss, worauf sie dann erst über der wirtschaftlichen Leiche des Erfinders hinweg von geschickteren und geschäftskundigeren mit Erfolg verwirklicht zu werden pflegte. Zur Organisation des menschenfassenden Geistes aber gehört es ganz einfach dazu, dass von Staats wegen jeder Mensch wertvollen Schöpfergeistes die Menschen als Mitarbeiter zugeführt erhalte, die seiner guten Idee auch ein gutes Gedeihen gewährleisten. Abermals werden die Schlauen, die Händler und Macher witzeln und spötteln über so viel Vorsorge und Einmischung des Staates in das Wirtschaftsleben. Abermals aber müssen wir den arischen Menschen vor solchem Spotte und Hohne sagen, dass er eben weiterhin der Ausplünderung seines Erschaffenen verfällt von Seiten der sich's geschickt verschaffenden Herrschaften, wenn er sich beste und völlig tadellos durchführbare Neuerungen durch psychagogische Künste der alles ihnen Unangenehme hinwegbewegenden derart wehrlos entwinden ließe. Also nicht zu witzeln gilt es hier und zu bezweifeln, sondern mit Ernst und Liebe an dem Neubau einer arischen Ordnung der Wirtschaftsmethoden unverdrossen zu bauen.